Ja, gut, wenn soweit alle wieder da sind, dann fahre ich jetzt fort mit dem zweiten Teil sozusagen. Angesichts des bisher Dargelegten scheint es mir dringend notwendig, ein kritisches Verhältnis zu Karriere und Gebrauch des schon mehrfach gefallenen Begriffs der Islamophobie und auch seiner Synonyme wie Feindbild Islam zu entwickeln. Wissenschaftliche Untersuchungen wie die Heitmeier-Studien über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder neuerdings auch die des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin benutzen diesen Begriff ebenso selbstverständlich wie wohlmeinende Politikerinnen und Politiker oder Kulturschaffende. Auch Linke sehen darin die derzeit dominante Ideologie gesellschaftlicher Ausgrenzung, welche sich nicht nur gegen Migrantinnen mit muslimischem Hintergrund richte, sondern auch weltweit im War on Terror Kriege gegen Länder wie Afghanistan und den Irak legitimiere. Genau in dieser Wahrnehmung liegt aber für die Kritikerinnen des Begriffs, wie ich finde, zu Recht das Problem. Bereits die Herkunft des Begriffs Islamophobie ist durchaus zweifelhaft. Der Begriff wurde in Europa zuerst in Großbritannien im Zuge der Rushdie-Affäre in den 80er Jahren von islamischen bzw. islamistischen Gruppen aufgegriffen und letztlich dann für alles benutzt, was deren Moralvorstellungen zuwiderläuft, also Homosexualität, Ehebruch und vor allem Blasphemie, deren sich eben Salman Rushdie mit seinem Roman Die satanischen Verse schuldig gemacht habe und dadurch zum islamophoben Täter geworden sei. Bereits an dieser Quelle des Diskurses über Islamophobie zeigt sich, wie über diesen Begriff eine Verkehrung von Täter und Opfer vollzogen wurde. Nicht der durch Khomeinis Mordfatwa bedrohte Schriftsteller Salman Rushdie erschien so als Opfer, sondern die durch seinen satirisch-religionskritischen Roman in ihrem Selbstwertgefühl und ihrer moralischen Identität verletzte muslimische Gemeinschaft. In diesem Sinn wurde und wird bis heute der Islamophobie-Vorwurf unter anderem von der ebenfalls in dieser Zeit damals in England gegründeten Islamic Human Rights Commission benutzt, einer iranisch-islamistisch ausgerichteten britischen NGO, die bei den antisemitischen Exzessen auf dem NGO-Forum der ersten UN-Menschenrechtskonferenz in Durban eine zentrale Rolle spielte und die auch jetzt auf der Genfer Nachfolgekonferenz, von der ich es schon mehrfach hatte, ein antizionistisches Side-Event über Islamophobie organisierte. Die Islamic Human Rights Commission ist im Übrigen in London auch Organisator des jährlichen Aufmarsches der Israel-Hasser zum sogenannten Al-Quds-Tag, diesem iranischen Propagandagroßkampftag, der jetzt dieser Tage war, bei dessen Gelegenheit auch Ahmadinejad den Holocaust nochmals geleugnet hat. Der Begriff der Islamophobie war, und das zeigt das Beispiel, denke ich, von Anfang an alles andere als neutral im Sinn einer rein deskriptiven Benennung eines gesellschaftlichen Ausgrenzungsphänomens, sondern immer schon gleichzeitig politischer Kampfbegriff. Seit den 90er Jahren wurde der Islamophobie-Vorwurf aber dennoch zunehmend auch von multikulturalistischen und linken Sozialwissenschaftlerinnen oder Aktivistinnen benutzt und sickerte in das Vokabular sowohl antirassistisch arbeitender NGOs als auch staatlicher Kommissionen ein. Heute ist die Wahrnehmung von Islamophobie als einem der drängendsten Probleme unserer Zeit zum festen Bestandteil der Agenda nationaler wie internationaler Institutionen und Gremien avanciert. Diese Entwicklung ging mit der bereits beschriebenen allgemeineren Umorientierung in der Linken einher, durch die universell begründbare Paradigmen der Gesellschaftskritik immer mehr zugunsten kulturrelativistischer Argumentationen verdrängt wurden. Neben ethnisch-kulturellen rückten dabei immer stärker religiös definierte, kommunitäre Identitätskonzepte in den Vordergrund. Detlef Clausen kritisierte auch diese Entwicklung sehr zutreffend. Identität wurde demnach zu einer, so Clausen, Worthülse, in die Bedürfnisse nach Anspruch auf Unversehrtheit, Einheit und Sinn sich projizieren lassen. Die Sozialwissenschaften haben in den vergangenen 30 Jahren viel dazu beigetragen, Kategorien wie Identität öffentlich zu etablieren und nicht ihren fragwürdigen Gebrauch und Nutzen zu kritisieren. Die Diversifizierung der fortgeschrittenen Industriegesellschaften ließ sich mit ihr ebenso beschreiben wie die transnationalen Ansprüche islamistischer Gruppen. Soweit Clausen. Und letzteres geschah eben bei der Einführung des Islamophobiebegriffes im Rahmen der Rushdie-Affäre. Das Auto da fe gegen den religionskritischen Schriftsteller wurde nicht nur von islamistischen Propagandisten, sondern auch von postkolonialistisch orientierten Sozialwissenschaftlern wie in Großbritannien Tariq Modoud als Gründungsakt muslimischer Identitätspolitik in Großbritannien und der gesamten europäischen Diaspora begriffen. Also Tariq Modoud ist nicht irgendwer, das ist ein postkolonialistischer Soziologe, der einige Sammelbände mit herausgegeben hat, die so zum Grundkanon postkolonialer Theorie auch an hiesigen Uni-Seminaren zählen. Und der in Großbritannien ähnlich bekannt sein durfte wie bei uns Heidmeier zum Beispiel. An Modoud lässt sich gut zeigen, wie diverse postkolonialistische Sozialwissenschaftler die islamistische Identitätspolitik seit der Rushdie-Affäre akzeptierend begleitet haben. Bereits Anfang der 90er Jahre machte er ebenso wie die islamischen Aktivisten Islamophobie als angebliches Motiv der Verteidiger Salman Rushdies aus. Modoud tritt ebenso seit den frühen 90er Jahren für die Ausweitung der auf das Christentum zugeschnittenen britischen Blasphemiegesetze auf den Islam ein und für die Einführung eines Gesetzes gegen Anstachelung religiösen Hasses, mit dem sich gegen islamophobe Beleidigungen vorgehen ließe. Das zählte also ebenso von Anfang an zu den Forderungen der islamistischen Rushdie-Gegner, wie auch zum Repertoire ihres kulturrelativistischen Begleitchores in den Sozialwissenschaften und ist so gesehen nur konsequenterweise nun auch in der UN gelandet. Darauf berufen sich dann wiederum Leute wie der Generalsekretär der vorhin wegen ihrer Islamisierungspolitik der Menschenrechte kritisierten Organisation der Islamischen Konferenz, Eklemedin İhsanoğlu. Westliche Institutionen sagen übereinstimmend, dass das Phänomen der Islamophobie schlimmer ist, wohlgemerkt, als rassische Diskriminierung, erzählte dieser kürzlich der türkischen Zeitung Today's Zaman. Auf diese Weise vollzieht sich dann gewissermaßen eine Art Überbietung des Rassismusbegriffes durch den der Islamophobie. Im Diskurs über Islamophobie wird diese nämlich oft zu einer Art alles überwölbendem Generalfeindbild erklärt. Und da das Aspekte des Rassismus ebenso wie kulturalistische Zuschreibungen und andere Diskriminierungen subsumiert werden. Das lässt sich ganz gut an einem in der von der Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegebenen Zeitschrift Utopie kreativ veröffentlichten Aufsatz zeigen. Die Autorin Astrid Bötticher wählt dabei als Ausgangspunkt einen Vergleich der Grundkonzeptionen von Islamophobie und Antisemitismus. Sie schreibt, natürlich nicht behaupten zu wollen, dass beide das Gleiche sind, wohl aber, dass sie in ähnlicher Weise funktionieren. Das war ein Zitat aus dem Aufsatz. Auf die Fragwürdigkeit dieser Vergleicherei komme ich gleich noch zurück. Zunächst geht es mir darum, dass der Antisemitismus-Vergleich offenbar hier gewählt wird, um die Islamophobie vom gewöhnlichen Rassismus abzuheben und als soziale Feinderklärung sui generis zu charakterisieren. Feindkreation als etwas, dem alle Negativitäten des Lebens zugeschrieben werden können, schreibt Bötticher. Das versucht sie am empirischen Material diverser Postings von Leserinnen und Lesern des berüchtigten Weblogs Politically Incorrect zu belegen. Tatsächlich kommt dabei jedoch heraus, dass sich auf diesem Internetforum jede Menge Rechtspopulisten, christlich-fundamentalistische Spinner und Anhänger der neuen Rechten mit kulturrassistischem und teilweise offen völkischem Vokabular herumtreiben, die sich dort auf diesem Internetforum in ihrem Hass auf Muslime und Migranten im Allgemeinen treffen. Statt aber nun zu konzedieren, dass sich hier alle möglichen altbekannten rassistischen Ressentiments und neurechte Ideologieversatzstücke an einem gar nicht mal so neuen Objekt austoben, macht die Autorin konsequent aus jedem einzelnen ihrer Befunde einen Unteraspekt des Generalphänomens Islamophobie. Sie schreibt zum Beispiel: Die kulturelle Islamophobie behauptet, Moslems seien in verstärktem Maße kriminell. Dazu werden fast minutiös Vergehen von ausländischen Jugendlichen und Erwachsenen aufgelistet. Dass es sich dabei genau umgekehrt um die alte Mär vom kriminellen Ausländer, bloß nun in antimuslimischer Verpackung handelt, kommt ihr erst gar nicht in den Sinn. Wie bereits erwähnt, belegen empirische Untersuchungen durchaus einen Anstieg von Ressentiments gegenüber Muslimen. Doch so gut wie alle diese Untersuchungen zeigen auch, dass diese eingebettet sind in ein weit größeres Ausmaß von allgemein xenophoben Ressentiments sowie wachsender Zustimmung zu autoritären und rechtspopulistischen Lösungen und das nicht nur im Bereich migrationspolitischer Fragen. Das antimuslimische Ticket ist eben nur eines aus einem ganzen Arsenal rassistischer Codes, das wie eine austauschbare Spielmarke gehandhabt wird und konjunkturell in den Vordergrund tritt. Behauptungen einer grassierenden und alle gesellschaftlichen Auseinandersetzungen von der Zuwanderung bis zur Außenpolitik bestimmenden Islamophobie gehören meiner Ansicht nach ins Reich der Ideologie verwiesen. Umso mehr, weil es sich dabei um die Übernahme eines von Islamisten zur Abwehr jeder Kritik an ihrer Ideologie geprägten Kampfbegriffes zeigt, wie ich dargelegt habe eben. Um das vielleicht nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, lohnt es sich, denke ich, nochmal auf den Dresdner Mord einzugehen, bei dem der Muslimhass des Täters Alex W. eben auch noch mit anderen Faktoren einherging. Dass es sich bei diesem Täter um einen Russlanddeutschen handelte, war Thema verschiedener Kommentare und Reaktionen. Von einigen Stimmen, vor allem antirassistischen natürlich, wurde kritisiert, dadurch werde das Problem abgeschoben, so nach dem Motto, Gott sei Dank keiner von uns. Was allerdings so gut wie vollständig ausgeblendet wurde, ist die Besonderheit, welche Russlanddeutsche von anderen Migranten unterscheidet. Nämlich, dass sie einer darin immer noch dem Blutsprinzip, dem Jus Sanguinis folgenden Einwanderungspolitik, automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft zuerkannt bekommen. Tatsächlich aber sind die Russlanddeutschen gesellschaftlich den gleichen Diskriminierungen und rassistischen Ressentiments ausgesetzt wie alle Migranten. Für die meisten Landleute sind sie schlicht Russen. Auch sonst sind viele Russlanddeutsche sozial alles andere als erfolgreich. Sie leben oft in sogenannten sozialen Brennpunkten und gelten dort als ähnlich schlecht integriert wie Menschen mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund in entsprechend ghettoisierten Wohngebieten. Durch die Einbürgerungspolitik werden die Russlanddeutschen aber gerade dazu eingeladen, sich als sogenannte Blutsdeutsche, die hier ethnisch dazugehören, anderen Migrantinnen überlegen zu fühlen. Dieser Widerspruch bildet natürlich einen geradezu idealen Nährboden für eine besonders gefährliche Form des Ressentiments, das gerade in Deutschland eine mörderische Tradition hat, nämlich das Ressentiment der zu kurz gekommenen. In der Presse wurden dann auch Sicherheitsexperten mit Aussagen zitiert wie: Viele Aussiedler wollen 150-prozentige Deutsche sein, das macht sie anfällig für NPD-Parolen. Diese Aussage ist sicher als pauschalisierend zu kritisieren, das ist klar für mich. Doch auf den Täter Alex W. traf offenbar das soziale Losertum des Hartz-IV-Empfängers ebenso zu wie ein rechtes Weltbild und offensichtlicher rassistischer Muslimhass. Nun wurde verschiedentlich spekuliert, ob er nicht beides, Muslimhass und rechtsradikale Neigungen, schon aus Russland mitgebracht habe, wegen Tschetschenien und so. Die Frage ist aber doch nicht, ob er seinen Muslimhass schon mitgebracht hat oder hier erst, etwa durch eifrige Lektüre des Weblogs Politically Incorrect, erworben hat, sondern warum seine vielfältigen Ressentiments gerade in tödlichen Hass gegen Marwa El-Shabini kulminierten. Und da kommt dann auch die Konstellation ins Spiel, dass es sich bei seinem Opfer nicht nur um eine sichtbare Muslima, sondern vor allem um eine gut ausgebildete, selbstbewusst auftretende Frau mit weit besserem sozialen Status, nämlich dem einer globalisierten akademischen Mittelschicht, handelte. Gerade vor diesem Hintergrund ist es ebenso bezeichnend wie dumm, Entschuldigung, aber anders kann ich es echt nicht sagen, dass gerade zwei Kommentatoren, die sich diesen Hintergründen von Täter und Opfer widmeten, nämlich Thomas Schmidt in der Welt und Adrian Kreie in der Süddeutschen, nichts Besseres zu tun hatten, als von einem Zusammenstoß der Kulturen zu faseln, der gar noch in den Nischen der Gesellschaft tobt, wie Kreie schrieb. Natürlich geht es nicht um einen kulturellen, sondern um einen sozialen Zusammenstoß. Man muss sich dazu die Szene auf dem Spielplatz, mit der die Tragödie anfing, nochmals vergewärtigen. Da sitzt also dieser frustrierte, wahrscheinlich mit Ressentiment vollgestopfte Loser und dann kommt da diese Frau, die für ihn doch schon wegen ihres Aussehens mit Kopftuch und Hautfarbe nicht dazugehört. Genau das, sie haben hier nichts zu suchen, rief er auch im Gerichtssaal, bevor er zustach. Die hat an Status das, was ihm als sogenannten Blutsdeutschen hier zusteht, aber vorenthalten wird. So denkt es wohl in ihm. Und dann fordert die ihn auch noch auf, seine Schaukel zu räumen. Was übrigens ganz offensichtlich die Wut des Täters noch weiter anheizte, war die Tatsache, dass sich weitere Russlanddeutsche und auch sogenannte Mehrheitsdeutsche, die auf dem Spielplatz die Szene zwischen Alex W. und Marwa El-Shabini mitbekamen, spontan mit letzterer solidarisierten, was für ihn wahrscheinlich die ultimative Demütigung war. Laut einem der wenigen Zeitungsberichte, die den genauen Hergang dieses Vorfalls recherchiert haben, war es nämlich ebenfalls eine Russlanddeutsche, die Marwa El-Shabini ihr Handy lieh, damit diese die Polizei anrufen konnte. Also man sieht, auch solche pauschalen Zuweisungen mit rechtsradikalen Neigungen an Russlanddeutschen sind natürlich Unsinn. Der spätere Mörder soll daraufhin sofort in eine russische Schimpfkanonade voll sexistischen Unflats gegen diese Frau auch verfallen sein. Also als Fazit, es geht nicht darum, den Hass des Täters auf Muslime zu relativieren oder gar anzuzweifeln. Aber was aus all dem deutlich wird, ist, dass die ausschließliche Zurückführung des Mordes auf ein islamophobes Klima in Deutschland oder gar Islamismuskritik auch in diesem Fall mehr vernebelt als erhellt. Darunter nicht zuletzt den Einfluss der immer noch dem deutschen Blutsprinzip verpflichteten Einbürgerungspraxis sogenannter Aussiedler. Das Reden über Islamophobie hat also auch in diesem Fall nicht zuletzt den Vorteil, über andere gefährliche Auswirkungen des deutschen Migrationsregimes nicht reden zu müssen. Gut, um von dieser Geschichte wieder wegzugehen. Der selbst lange Zeit antirassistisch aktive indisch-britische Autor Kenan Malik schreibt, das Problem mit der Islamophobie ist, dass der Begriff an sich schon irrational ist. Er vermengt den Hass auf Muslime und ihre Diskriminierung einerseits mit einer Kritik des Islams andererseits. Statt Rassismus kenntlich zu machen, dient der Vorwurf der Islamophobie allzu oft dem Zweck, Kritik zum Schweigen zu bringen. Damit hat er wohl den Kern des Problems getroffen. Auch Kenan Malik bestreitet keineswegs, dass es, also in England in dem Fall, eine Zunahme von Feindseligkeiten gegenüber Muslimen gebe. Aber auch er hält fest, muslimische Führer konsolidieren durch das Aufbauschen der Bedrohung ihrer Machtbasis sowohl innerhalb der Gemeinden als auch im weiteren gesellschaftlichen Umfeld. Und er weist auch darauf hin, wie sich das dann mit antisemitischen Verschwörungstheorien verbindet, oft. Dass dieser Hinweis nur zu berechtigt ist, zeigt sich allerdings massiv an der Benutzung des Islamophobievorwurfs durch diverse islamistische und auch islamische Organisationen, die diesen dann mit besonderer Vorliebe gegen angebliche Zionisten richten. Es ist daher besonders zu kritisieren, dass bei der Beschwörung der Islamophobie immer wieder Vergleiche mit dem Antisemitismus herangezogen werden. Ebenso zu kritisieren ist das Verhältnis antirassistischer Positionen zum islamistischen Antisemitismus. In den letzten Jahren hat es sich als immer problematischer erwiesen, dass viele Rassismustheorien über kein Analyseinstrumentarium verfügen, welche das Spezifische des Antisemitismus gegenüber dem Rassismus erfasst. Rassismus hat, grob gesagt, meist mit kolonialer Gewalt und körperlicher Arbeit sowie Sexualität zu tun. Mit Abspaltung nach dem Muster Wildheit versus Zivilisation, auch wenn die aus diesem Komplex entspringenden Projektionen vom Biologischen abgelöst und in die Sphäre der Kultur verlagert werden. Die Abspaltung der Wildheit bringt neben angstbesetzten Abgrenzungen gegen das Primitive oder Barbarische immer auch eine spezifische Anerkennung, ja Bewunderung des Ursprünglichen und Unverfälschten hervor, wie sie sich etwa in die Figur des edlen Wilden kristallisierte. Der andere wird zwar als minderwertig und feindlich markiert, bleibt aber in dieser Entgegensetzung ein Teil des Ganzen. Während Rassismus sich so auf Konkretes bezieht, folgt der moderne Antisemitismus einer ganz unterschiedlichen Logik, die wesentlich im Hass auf die Abstraktion gründet. Während der Rassismus seine Feinde als Minderwertige klein macht, macht sie der Antisemitismus zugleich klein, also Untermenschen, Ungeziefer, Schleim, alles, das kennt man ja aus der antisemitischen Propaganda, und geradezu übergroß, aber gleichzeitig, also mächtige Drahtzieher, geheime Macht und solche Zuschreibungen. Nur Juden können daher gleichzeitig für die kommunistische Gefahr und den raffgierigen Kapitalismus verantwortlich gemacht werden. Und allein der moderne Antisemitismus tritt als allumfassende, verschwörungstheoretische Welterklärung, also ich möchte nicht sagen, dass es keine verschwörungstheoretischen Elemente auch in Ressentiments gegenüber Muslimen gibt, aber als Gesamtwelterklärung für sämtliche in der modernen kapitalistischen Gesellschaft erfahrenen Übel, Demütigungen und Krisen tritt eben nur der Antisemitismus auf und nimmt eine entsprechend existenzielle Feinderklärung gegen die Juden vor. Als Weltfeind oder das Antivolk schlechthin, dem die Zersetzung und Zerstörung jeder gewachsenen Gemeinschaft und die Beherrschung der globalen Finanzsphäre etc. vorgeworfen wird, werden sie einer Vernichtungsdrohung ausgesetzt, die es in dieser Form weder gegen Muslime noch andere Rassisierte gibt. Rassismustheoretikerinnen beziehen sich hingegen oft auf den französischen Rassismusforscher Etienne Balibar, der bereits vor 20 Jahren den Antisemitismus zum Prototyp des seiner Auffassung nach seit dem Zweiten Weltkrieg dominierenden kulturalistisch und differenzialistisch begründeten Rassismus bezeichnete. Nach dem 11. September hat Balibar, wie viele andere Rassismusforscher, dies zur Gleichsetzung von Islamophobie mit Antisemitismus ausgebaut. Und diese Auffassung hat zu einer bis heute stilbildenden Verwischung des Unterschieds zwischen den verschiedenen Formen des Rassismus und dem antisemitischen Vernichtungswahn geführt. Immer wieder wird etwa der Holocaust lediglich als maßlose Fortsetzung der rassistischen Konstellation des 19. Jahrhunderts begriffen. Das war jetzt ein Zitat von Mike Tychicides. Die Schriftstellerin und Aktivistin Arundhati Roy kürzte erst vor wenigen Wochen in einer Rede auf dem Berliner Literaturfestival den Antisemitismus komplett aus der Geschichte des Holocaust. Für sie, ich zitiere, standen die osteuropäischen und westrussischen Juden Hitlers kolonialem Ehrgeiz im Weg und mussten, wie zuvor, die indigenen Völker Afrikas, Amerikas und Asiens versklavt oder liquidiert werden. Das heißt also, sowas wie einen eliminatorischen Antisemitismus gibt es offenbar dann gar nicht mehr in der Geschichte. Die Verwischung des Unterschieds zwischen Rassismus und Antisemitismus wirkt auf verschiedenen Ebenen mit dem antirassistischen Verhältnis zu Islamismus und Antisemitismus unter muslimischen Migrantinnen zusammen. in linken Auseinandersetzungen um die Frage eines neuen, von Islamisten ausgehenden Antisemitismus, wozu ja auch Klaus Blees heute Morgen einiges erzählt hat, denke ich, wird diese systematische Begriffsverwirrung oft dazu benutzt, jede Kritik an Letzterem als Islamophobie zu diskreditieren. Dabei wird dann auch immer wieder der Topos bemüht, dass heute die Islamophobie in Europa, wenn nicht in der ganzen westlichen Welt, an die Stelle des Antisemitismus getreten sei. Werner Schiffauer etwa behauptete vor einiger Zeit, der Antisemitismus sei in Deutschland von einem massiven Anti-Islamismus abgelöst worden. Die erwähnten von Braun und Mattes behaupten ebenso wie Mark Terkesidis, dass antisemitische Stereotype auch auf die Muslime übertragen würden. Und auch Wolfgang Benz und andere Forscher vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung beteiligen sich an der Behauptung dieser Übertragung. Und auch diese Behauptung wird natürlich gerne von islamischen Machtpolitikern wie dem OEC-Generalsekretär Isanolu aufgegriffen, der erklärte, die Islamophobie nähert sich dem Niveau des Antisemitismus der 30er Jahre. Gefährlich ist an dieser Gleichsetzung von Antisemitismus und Islamophobie unter anderem, dass damit der Antisemitismus bis zu einem gewissen Grad rationalisiert wird. Während Ressentiments gegen Muslime oft auf einer diskriminierenden Verallgemeinerung und Pauschalisierung von Dingen beruhen, die es nun einmal tatsächlich gibt, wie islamistische Terroranschläge oder islamisch begründete Frauenunterdrückung und Homophobie, beruht der moderne Antisemitismus, wie gesagt, auf fiktiven Vorwürfen der Weltverschwörung und sozialen Zersetzung und funktioniert deshalb auch ohne empirisch vorhandene Juden, zum Beispiel in Ländern, in denen so gut wie keine Juden leben. Über die Gleichsetzung Islamophobie, Antisemitismus wird dann natürlich die Idee naheliegend, dass auch der Antisemitismus unter Muslimen einen rationalen Hintergrund haben könnte, nämlich den Nahostkonflikt. Und so tritt denn auch die Behauptung, die Islamophobie habe den Antisemitismus ersetzt, oft in einem engen Zusammenhang mit der Dämonisierung Israels auf. Natürlich nicht bei Forschern wie Wolfgang Benz, aber sehr wohl unter linken und antirassistischen Aktivistinnen. Wenn die Muslime die Juden von heute sind, dann kann auch Israel zum Nazistaat von heute und zur größten Bedrohung des Weltfriedens erklärt werden. Zahlreiche Stimmen, darunter der französische Philosoph Alain Finkielkraut, haben darauf hingewiesen, wie in scheinbar paradoxer Weise gerade die moralische Abrechnung Europas mit seiner eigenen Vergangenheit von Judenvernichtung, Kolonialverbrechen und nationalistischen Gewaltausbrüchen einem neuen, als Hass auf Israel daherkommenden Antisemitismus zum Durchbruch verholfen hat. Man werfe nun den Juden vor, ihre einstige kosmopolitische Mission verraten zu haben und in Gestalt Israels als einzige im Gegensatz zu allen anderen rücksichtslos nationale Souveränität auszuüben und dabei die Speerspitze der Unterdrückung des muslimischen Anderen durch den Westen zu sein. Infolge dieser Verkehrung wird dann Israel dämonisiert und vom linken Schriftsteller José Saramago bis zu deutschen Bischöfen entdeckt man ein neues Warschauer Ghetto in Ramallah oder Gaza. Zum Schluss noch zu den Kopftuch-Diskussionen und dergleichen. Oft wird behauptet, Islamophobie würde Muslime zu einem monolithischen Block verschweißen und der Pluralität und Diversität der muslimischen Gesellschaften und der Lebensweisen von Musliminnen und Muslimen keine Beachtung schenken. Allerdings wird bereits durch die Zurückführung aller Probleme, mit denen Migrantinnen muslimischer Herkunft konfrontiert sind, auf Islamophobie eben auch deren Festlegung auf eine religiös definierte Identität betrieben. Besonders aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die seit Jahren geführte Auseinandersetzung um die weibliche Verschleierung und Frauenrechte im Islam. Der vorhin schon erwähnte Vorwurf, westliche Feministinnen machten sich durch universalistische Kritik an den Praktiken lokaler Kulturen, also etwa an islamisch begründeter patriarchaler Gewalt, der Kollaboration mit westlicher Hegemonie und Rassismus schuldig, gehört inzwischen zum Standardarsenal auch des postkolonialistischen Antirassismus. In aller Regel tauchen Kopftuchträgerinnen dort fast ausschließlich in Gestalt junger Muslimas der zweiten und dritten Generation auf, die das Kopftuch aus freier Wahl als selbstbewusstes Identitätszeichen tragen. In jüngster Zeit sind diese unter dem Schlagwort Neo-Muslimas zu einer fast mythischen Figur geworden. Feridun Saimolo etwa forderte vehement die Aufnahme einer Vertreterin dieser Gruppe in die Islamkonferenz. Mark Terkesidis sah vor einigen Jahren schon in der Selbstislamisierung der jungen Frauen, ich zitiere, eine weitaus interessantere und originärere politisch-kulturelle Hybridisierung, als zunächst sichtbar wird. Die jungen Frauen mit ihren Kopftüchern bieten dem hegemonialen Blick in Deutschland keinerlei Anhaltspunkt. Diese Argumentation wird exemplarisch auch im bereits erwähnten Buch der Kulturwissenschaftlerinnen Christina von Braun und Bettina Mattes wiederholt. Ähnlich wie beim eben zitierten Terkesidis wird auch von ihnen das Kopftuch junger Muslimen vor allem als Widerstandssymbol gegen die Zumutungen der Mehrheitsgesellschaft gewertet. Von Braun und Mattes gehen aber noch einen bedeutenden Schritt weiter. Entscheide sich eine Muslima in Deutschland gegen den Schleier, so habe sie sich, ich zitiere, die Möglichkeit genommen, ihre kulturelle Differenz gegenüber der Mehrheitsgesellschaft zum Ausdruck zu bringen. Tausenden junger Frauen mit islamischem Hintergrund, die ihre individuelle Differenz ganz bewusst nicht religiös, sondern säkular ausdrücken, wird damit schlicht eine authentische Subjektpositionierung abgesprochen. Damit betreiben in meinen Augen von Braun und Mattes nicht nur eine massive kulturalistische Islamisierung von Migrantinnen, sondern nehmen selbst genau die paternalistische Haltung ein, die sie westlichen Feministinnen vorwerfen. Die Autorinnen weiten ihren verklärenden Blick auf die angeblich so selbstbestimmten Kopftuchstudentinnen selbst noch auf die islamistische Diktatur im Iran aus. Schließlich sei, Zitat, im heutigen Iran mehr als die Hälfte der Studierenden weiblich. Frauen würden zwar zugegebenermaßen unter islamischem Recht der Scharia Gewalt und Entrechtung erfahren, aber mit dem Kopftuch, das als Symbol für diese Entrechtung herangezogen wird, hat das wenig zu tun, schreiben sie. Ich denke, was von solchen Behauptungen zu halten ist, ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass im Iran des Mahmoud Ahmadinejad seitens der sogenannten Sittenwächter des Regimes eine anhaltende Tugendterrorkampagne gegen schlecht verschleierte Frauen tobt, die zu Tausenden belästigt, verhaftet und misshandelt werden. Nicht umsonst stehen auch Frauen an vorderster Front der Protestbewegung gegen das islamistische Regime im Iran. Doch von Braun und Mattes zufolge ist, ich zitiere wieder, die physische Gewalt, der man die verschleierte Muslima ausgesetzt glaubt, nichts weiter als ein Ausdruck jener symbolischen Gewalt, der die entblößte westliche Frau unterliegt. Wenn deutsche Antirassistinnen derart ihre Vorstellungen auf Kopftuch tragende Muslima projizieren, passt es natürlich gar nicht in ihr Bild, dass die kritischen Positionen zum Kopftuch, die sie bei deutschen Feministinnen wie Alice Schwarzer angreifen, auch von zahlreichen Migrantinnen formuliert werden. Entsprechend ressentimentgeladen gehen sie feministische Islamkritikerinnen wie Necla Kellig, Seran Atish und vor allem Ayan Hirsi Ali an, die selbst einen islamischen Hintergrund haben und auf radikale Distanz zu dieser Religion gegangen sind. Die antirassistische Begeisterung für die unterdrückten anderen findet ihre Grenzen offenbar dort, wo diese nicht die eigenen Positionen vertreten. Aus einer Position der moralischen Verteidigung eines kulturrelativistisch bestimmten anderen werden so Positionierungen vorgenommen, die auf die Vernachlässigung säkularer Migrantinnen zugunsten islamistischer Kräfte hinauslaufen. Das zeigt sich besonders krass am Umgang mit Ayan Hirsi Ali. Um sie entschieden gegen die Angriffe aus dem antirassistischen Lager zu verteidigen, muss man übrigens nicht alle Positionen von Hirsi Ali gutheißen. Etwa wenn sie durchaus sehr fragwürdige Positionen zur Abschiebepolitik vertritt. Aber der ressentimentgeladene Hass, der ihr entgegengebracht wird, hat mit einer begründeten Kritik an bestimmten politischen Positionen Hirsi Alis nichts zu tun. Denen im Übrigen ja auch sehr vernünftige Positionen von ihr gegenüberstehen. Christina von Braun und Bettina Mattes stellen Theo van Goghs und Ayaan Hirsi Alis Film Submission gar an die Tradition orientalistischer Vergewaltigungsfantasien. Der Film bediene sich eindeutig pornografischer Mittel. Ja, er unterscheide sich wörtlich von anderen westlichen Bildern des Orients durch die Deutlichkeit, mit der die Gewalt des Voyeurismus zum Ausdruck gebracht wird. Schließlich schreiben die Autorinnen, das mag der Grund sein für die Gewalt, mit der Muslime ihrerseits auf den Film reagiert haben. Damit äußern sie offen Verständnis für die Motive von Theo van Goghs Mörder Mohamed Bouyeri, auch wenn sie sich formal davon distanzieren. Es gehe ihnen nämlich nicht darum, den Mord zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, schreiben sie, sondern zukünftig die gewaltauslösende Wirkung symbolischer und unbewusster Ordnungen im Umgang mit dem Fremden ernst zu nehmen. Mit anderen Worten, es empfiehlt sich, etwas Selbstzensur zu üben. Das legen sie auch im Fall des Karikaturenstreits nahe. Die angeführten Beispiele zeigen, dass gerade migrantische Stimmen, welche den Islamismus oder auch den Islam als religiös begründete Alltagspraxis aus einer säkularen, universalistischen Position heraus scharf kritisieren, im gegenwärtigen antirassistischen Diskurs oft bestenfalls als assimilatorische Selbstaufgabe, schlimmstenfalls als Kollaboration mit einem islamophoben, universalistischen Rassismus wahrgenommen werden. Ich komme zum Schluss so langsam. Vieles von dem hier Kritisierten erklärt sich aus einer verklärenden und moralisch absoluten Besetzung der Kategorie des Anderen durch viele Antirassistinnen. Nicht von ungefähr hatte bereits Adorno gewarnt, dass jeder Versuch, das Andere oder Differente als positive Gegensubjektivität zu fassen, identifizierendes und verdinglichtes Denken ist. Unmittelbar ist das Nicht-Identische nicht als seinerseits Positives zu gewinnen, schrieb er. Diese Warnung hat angesichts der hier beschriebenen Konsequenzen antirassistischer Identitätspolitik im Namen des Anderen nichts an Aktualität eingebüßt. Im Interesse eines linken Antirassismus, der dem Anspruch radikaler Gesellschaftskritik genügen will, empfiehlt es sich daher, eine moralische Abrüstung der Kategorie des Anderen vorzunehmen. Das bedeutet keineswegs, sich von dieser Kategorie zu verabschieden. Es wäre im Gegenteil notwendig, einen konsequent kritischen Begriff des Anderen zu entwickeln, der von jeder identitären Besetzung dieser Kategorie absieht. Was ich natürlich im Übrigen hier jetzt auch nicht leisten konnte oder überhaupt noch nicht geleistet habe. Nur unter dieser Voraussetzung wird es möglich sein, nicht nur Projektionen des Westens auf ein orientalisches Anderes zu kritisieren, sondern auch die nicht minder identitären und in ihrer Konsequenz mörderischen Projektionen des antiwestlichen und antisemitischen Feindbildes der islamistischen Dschihad-Ideologie. Der moderne Antisemitismus lässt sich sowohl im europäischen als auch im islamisch-arabischen Kontext auf der Grundlage materialistischer Gesellschaftskritik als eine wahnhafte Reaktion auf kapitalistische Vergesellschaftung begreifen, auch wenn diese im arabischen Fall wesentlich durch den europäischen Kolonialismus durchgesetzt wurde. Also die kapitalistische Vergesellschaftung. Das erfordert aber auch eine Verabschiedung jener kulturrelativistischen Perspektive, die jede universalistisch begründete Kritik sofort als eurozentrisch zurückweist. Eine Perspektive, die stattdessen an die kritische Selbstreflexion der Aufklärung im Sinn der kritischen Theorie anknüpft, braucht weder historische Unterschiede noch die rassistischen Linien internationaler wie innergesellschaftlicher Machtverhältnisse zu ignorieren. Selbstreflexion der Aufklärung ist nicht deren Widerruf, insistierte Adorno und forderte eine selbstkritische Wendung des Einheitsdenkens. Ein in diesem Sinn kritischer Universalismus braucht und sollte auch nicht die Herrschaftskritik an der eigenen Gesellschaft und ihrer Geschichte aus den Augen verlieren. Die weit verbreitete antirassistische Haltung hingegen, Islamismus, Antisemitismus, Homophobie, Nationalismus und sämtliche übrigen negativen Einstellungs- und Verhaltensmuster unter Migrantinnen ausschließlich auf deren rassistische Ausgrenzung zurückzuführen, arbeitet deren kulturalistischer Fremdmarkierung sogar noch zu. Denn dadurch werden die Trägerinnen dieser Ideologien nämlich wiederum nicht als politische Subjekte ernst genommen, sondern aus einer Opferperspektive betrachtet und unter eine Art paternalistische Kuratelle gestellt. Eine reflektiert universalistische Rassismuskritik sollte dagegen in der Lage sein, Islamisten genauso als Ergebnis dieser Gesellschaft zu begreifen und zu kritisieren, wie die nicht-migrantischen Rassisten und Antisemiten aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Danke.